Test, Test, Test 1, Uli. Einen schönen guten Morgen. Wieso stehst du hier? Ich habe Angst vor der Flut. Hallo zusammen. Wir haben hier die Mannwache gegen die RWE. RWE tötet. Die Aufnahme wird hier von Markus gemacht. Markus da Costa. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste, die hier das Thema aufgreifen und dafür sorgen, dass das Thema aufgegriffen wird in OLG und erfolgreich wird mit dieser Klage. Wir freuen uns auch auf die Fridays for Future, die auch die Mannwache beiwohnen wird. Klasse, dass ihr gekommen seid. Also wir veranstalten ja heute eine Mahnwache vor der Generalstaatsanwaltschaft hier in Hamm. Warum? Also wir haben ja hier unsere Einladung geschrieben, Tod durch RWE, Ausrufezeichen, Strafvereitelung durch die Staatsanwaltschaft, Fragezeichen. Also wir stellen wirklich hier mit den Menschen, die hier sind, aber auch die über 20 Juristinnen, die die Strafanzeige gestellt haben, stellen eben auch die Frage, warum wurde trotz vielfacher erdrückender wissenschaftlicher Beweislage bislang keine Ermittlung in der Sache Strafanzeige wegen Tötungsdelikten gegen RWE Power aufgenommen? Ja, bereits im September 2022 hatten eben, wie die eben schon nannten, 20 Juristinnen Strafanzeige wegen Tötungsdelikten gegen die Verantwortlichen von RWE Power erstattet. Und zwar zunächst bei den Staatsanwaltschaften in Mönchengladbach, Aachen und Köln. Und dann ging es weiter, wurde die Strafanzeige weitergeleitet an die Strafanzeige in Essen. Und da wurde eben auch dann verfügt, dass erstmal nicht ermittelt wird. Jetzt liegt die Strafanzeige hier vor bei der Generalstaatsanwaltschaft aufgrund einer Beschwerde der über 20 Juristinnen. Nochmal zum Hintergrund der Strafanzeige. Eben, die Strafanzeige bezieht sich unter anderem auf die wissenschaftliche Studie Last Gas von Climate Action Network, die zu dem Ergebnis kommt, dass allein im Jahr 2016, das ist zwar jetzt schon länger her, statistisch 1880 Menschen nur infolge der Schadstoffemissionen durch die RWE Braunkohlekraftwerke vorzeitig verstorben sind. Dazu kommen natürlich auch noch zahlreiche Klimatote. Man muss eben wissen, dass RWE in Europa der größte Klimakiller ist, also der größte CO2-Emittent. Und weltweit ist das zwar nur ein Anteil, in Anführungszeichen, von 0,5%, aber wenn man das hochrechnet, diese 0,5% bedingen eben auch wieder einen größeren Anteil, auch im Laufe der Jahre, an den Hitzetoten oder Überschwemmungstoten, die es ja auch durch die Extremwetterereignisse, durch die Klimaerhitzung gibt, Erderhitzung gibt. Es ist so, dass eben verschiedenste zivilgesellschaftliche Organisationen heute aufrufen zu der Mahnwache und eben auch die Generalstaatsanwaltschaft eben auffordern, endlich Ermittlungen aufzunehmen. Ich kann ja kurz nochmal nennen, es ist auch so, dass die Bürgerinitiative Umweltschutz auch hier aus Hamm mit aufruft, die Stiftung Ethikon, die Mahnwache Essen, die jeden Donnerstag in Essen steht, eben vor dem Hauptgebäude von RWE, die Parents for Future Köln, die Grannies for Future Köln, das RWE-Tribunal, die Initiative RWE-Tribunal, Extinction Rebellion Köln, auch ATTAC Köln und auch die Energie-Klima AG, bundesweite AG von ATTAC Deutschland und schließlich der Dachverband der kritischen Aktionäre und darüber hinaus auch noch weitere Gruppierungen, wie zum Beispiel auch die Teachers for Future Germany rufen auch auf. Es wird so sein, dass wir heute mehrere Redebeiträge haben und auch Musikbeiträge. Wir fangen an mit einem Musikbeitrag von Gerd Schinkel. Genau.